Nacht ist still und klar. Berge und Täler liegen unter einem dicken weißen Schneemantel. Das kleine schwarze Schöfli und der Schofkönig liegen noch nebeneinander unter einem Baum. Sie schauen in den Sternenhimmel auf. Der Schofkönig ist ganz verträumt. Schön sind sie, die vielen Sterne. Findest du nicht auch, schwarzes Schöfli? Ja, mir gefällt besonders der dort, der grosse Helli. Einer von den Sternen ist viel grösser als alle anderen und hat einen goldigen, langen Schweif. Plötzlich stößt das kleine schwarze Schöfli der König an. Du, König, täusche ich mich oder hat uns der grosse Stern jetzt gerade zublinzelt? Der Schofkönig schaut ganz gehäuselt rein. Du hast recht, ich habe es auch gesehen. Beide starren jetzt direkt auf den Stern mit dem Schweif. Sie zucken ganz fest zusammen, wo er ihnen noch einmal zublinzelt und langsam anfängt, am Himmelszelt zu wandern. Komm, wir laufen ihm nach. Ich will wissen, wo der hingeht. Vorsichtig laufen die beiden dem Stern hinten rein. Sie folgen dem Weg, den er ihnen zeigt. Wo führt der Sterne? Nach mehr als 2 Stunden fährt der Schofkönig an von Stöhnen. Ich mag nicht mehr. Komm, lassen wir den Stern allein seine Wanderung machen. Ich lade doch dem nicht ewig hinten rein. Weisst, meine Füße machen mir auch weh. Aber ich will trotzdem weiterlaufen. Ich bin ganz sicher, dass uns der Stern etwas Wichtiges zeigen will. Was wollte der Schofkönig machen? Er bleibt nicht gerne allein zurück, weil er im Innersten ein Schisshase ist. Also trottet er weiter. Dabei schimpft er vor sich an. Nach einem Zeitchen bleibt der Stern endlich stehen. Er zwinkert und zeigt mit seiner Sternspitze auf eine Holzhütte am Wegrand. Die beiden Schöfli gehen näher an und schauen. Ah, ein Platz zum Schlafen. Endlich etwas Vernünftiges. Gang du doch einfach rein, Schofkönig. Ich möchte noch etwas draussen bleiben und die schönen Sterne anschauen. Oh, ist das ein schöner Sternenhimmel. Schwarzes Schöfli, bäsele der Schnee von der Hütte. Sonst bricht sie unter dem Gewicht vom Schnee ein. Wer redet da? Ich sehe ja gar niemanden. Keine Antwort. Schwarzes Schöfli schaut noch mal genau nach, vorm Haus und hinterm Haus. Auch drinnen ist niemand anders als der König. Goldiger Stern, bist etwa du das gewesen? Der Stern bewegt ganz leicht seine Sternspitze. Da reagiert das Schöfli blitzschnell. Schofkönig, Schofkönig, aufstehen! Wir müssen den Schnee vom Dach von der Hütte nehmen. Sonst kracht sie noch zusammen, weil der Schnee so schwer ist. Lass mich schlafen, du Nervensäge. Dann mach ich's halt allein. Ich brauch schnell einen langen Ast mit Zweigeln dran. Mit dem kann ich den Schnee vom Dach baseln. So einen Ast findet das schwarze Schöfli unter den Bäumen neben dem Häuschen. Es klemmt ihn zwischen die Zehen und klettert mühsam auf den grossen Stein neben dem Haus. Dann baselt es so gut wie es geht alle Schnee ab dem Dach. Das hast du gut gemacht, kleines Schöfli. Wenn du mir weiterhin nachlaufst, will ich dir etwas Wunderbares zeigen. Das kleine schwarze Schöfli rüttet den König wach. Komm, komm, König, wir müssen weiter, es geht weiter, komm. Verschlafen und mehr als hässig steht der Schofkönig auf und zottelt dem schwarzen Schöfli hinten rein. Wenig später bleibt der Stern wieder stehen. Eine grosse, weisse Kugel liegt auf dem Weg. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt können wir nicht mehr durch, weil so ein blöder, eingeschneiter Heuballen uns den Weg versperrt. Hat der Gegend so einen Bauer vergessen, reinzuholen? Schwarzes Schöfli, bring den Heuballen in die Hütte rein. Er muss dort trocknen. Sonst verfault er draussen im Frühling. Komm, Schofkönig, hilf mir. Wir bringen den Heuballen in die Hütte zurück. Vergiss es. Wir gehen sicher nicht mehr dorthin zurück. Wir müssen halt hier vom Weg abgehen. Dafür können wir so um die Kugeln herumlaufen und vorne sind wir dann wieder auf dem Weg. Das schwarze Schöfli lässt dem Schofkönig nicht mehr zu. Mit seiner ganzen Kraft stemmt sich's gegen den Heuballen und rollt den Weg ab. Bis zur Hütte, wo sie vorher gewesen sind. Sehr gut, schwarzes Schöfli. Für deine Hilfe wirst du belohnt werden. Und jetzt gang wieder zurück zum Schofkönig. Das schwarze Schöfli hat den Schofkönig bald eingeholt. Der ist nämlich nicht weit gekommen, eben, weil er allein schon ein bisschen Angst hat. und darum lieber hinter dem nächsten Baum wartet, bis das schwarze Schöfli wieder da ist. Sie kommen aber nicht weit und schon hört das schwarze Schöfli wieder die Stimme vom Stern. Psst, Schafkönig, sei ruhig. Wenn du so stampfst, verstand ich nicht, was der Stern von mir möchte. Mir doch gleich. Im Gegenteil, es ist besser, wenn du nichts hörst, sonst machst du wieder irgendetwas und wir verlieren noch mehr Zeit. Ich will jetzt endlich ankommen und schauen, was der Stern uns möchte zeigen. Trotzdem wird der Schafkönig ein bisschen stiller. Irgendwie nimmt es ein Wunder, was der Stern jetzt schon wieder will. Schwarzes Schöfli, siehst du den Hühnerstall dort vorne? Die Türen ist noch offen. Gang sie schnell zumachen, dass der Fuchs nicht die Hühner fressen kann. Der Schafkönig kann dir ja dabei helfen. Dass der Schafkönig das nicht will machen, ist klar. Ich will das Gatter nicht anlängen. Es ist aus Metall und eiskalt. Da friere ich ja nachher noch mehr als jetzt schon. Ist schon gut. Ich mach das. Es geht ja ganz schnell. Ich muss nur das Gatter zudrücken und dann sind die Hühner wieder sicher vor dem Fuchs. Jetzt, wo das Gatter vom Hühnerstall wieder fest verschlossen ist, kommt der goldige Stern fast bis auf die Erde runter. Sein langer Schweif streichelt das Gesicht vom schwarzen Schöfli. Schwarzes Schöfli, ich habe dir versprochen, dass du für alles Liebe, was du gemacht hast, belohnt wirst. Das ist mein Geschenk an dich. Von heute weg bin ich dein Stern und du bist mein Schöfli. Ich werde immer bei dir sein. Wenn es dir gut geht, dann freue ich mich mit dir und schicke dir von meinen hellen Strahlen, dass sie deine Freude hell scheinen und alle sehen, wie viel Schönes und Tolles in deinem Leben ist. Wenn du traurig bist, dann schicke ich dir von meinen weichen Strahlen, dass sie dir deine Tränen abtrocknen und dich in den Arm nehmen, bis es dir wieder besser geht. Und wenn du Angst hast, dann schicke ich dir von meinen starken Strahlen. An denen kannst du dich festheben, dass du weißt, dass du nicht allein bist. Denn ich bin immer bei dir und beschütze dich. Danke, lieber Stern. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Da ist der Stern wieder zum Himmel ufe. Von zu oberst oben winkt er am schwarzen Schöfli abe. Und das schwarze Schöfli winkt zurück. Dann dreht sich um und stampft zusammen mit dem Schafkönig wieder heim. Es ist glücklich. So glücklich, dass es nicht losst, was der Schafkönig nebendran schimpft. Der ist nämlich hässig. Ein Stern, der immer zu einem schaut. Tolles Geschenk. Mir wäre ja etwas zu essen lieber gewesen. Oder einen neuen Stall. Oder noch besser, eine neue Krone.